Ob es das Leben der Sterne ist oder ob es das Leben der Bäume ist. Ob es das Leben der Tiere ist oder der Bakterien. Ob es die Geschichte Preußens ist oder die Vorgeschichte Germaniens. Ob es Kunst ist, die sich auf ihrem Gebiet kämpferisch auseinandersetzt. Oder ob es die Geschichte eines fremden Volkes wie die römische Geschichte ist. Ob es die Bildung der Kristalle ist. Überall lässt sich etwas zeigen. Es lässt sich zeigen, die Größe dieses Geschehens, das der Herrgott, er hat entstehen lassen. Es lässt sich zeigen, und hier darf ich etwas sagen, wir haben niemals einen Atheisten unter uns geduldet. Wir sind zwar keine Christen, das ist vorbei, aber niemals gab es einen bei uns, der nicht an den Herrgott geglaubt hätte. Es lässt sich zeigen, dass dieses ganze Weltall, soweit es wir kennen, dass das unter ein Gesetz gestellt ist, das Gesetz des Kampfes und das Gesetz der Auslese. Dass hier unsere kleinen Gedanken, dass das unschön wäre, unbarmherzig, unbequem, dass die eine Versündigung, ich nehme das Wort sonst nie, eine Versündigung gegen den schöpferischen Gedanken dieses Weltalls sind. Dass überall das Starke gut ist. Dass das Stärkere schön ist. Dass der Mensch und ein Volk oder eine Rasse nur dann leben kann, wenn sie immer wieder durch irgendeinen Großen seines Blutes hereingeführt worden ist, nach Jahrhunderten oder Jahrtausenden, in den großen Strom, das große Bett der Weltgesetze, der Weltallgesetze. Und dann sprechen wir den Mann an, der also weiß, es gibt immer Kampf. Alles im Leben ist Kampf. Alles ist dadurch Auslese. Das, was letzten Endes über die Jahrhunderte und die Jahrtausende hinweg gesehen übrig bleibt, das ist immer das Bessere und Stärkere. Darüber hinaus aber wenden wir uns an ihn, wenn wir ihm die großen Gesetze gezeigt haben. Wenn wir ihm gezeigt haben, wie klein und unwichtig dieses kleine Lebewesen Mensch auf dieser kleinen Erde ist. Wie unbedeutend im Weltgeschehen. Wie wichtig es aber trotzdem für sich selbst ist in seiner Pflichterfüllung. Weil jeder Einzelne, der sich als Kämpfer, als Mensch, als Fortsetzer seines Blutes nicht erfüllt, derjenige ist, der als Glied die Kette seiner Ahnen zu den Enkeln abreißen kann. Die Wichtigkeit und Unwichtigkeit des Einzelnen und seine ewige Verpflichtung, anständig zu sein, zu kämpfen und seine Pflicht zu tun. Und dann wenden wir uns in 100 einzelnen Beispielen an sein Gemüt. Wir erzählen ihm immer wieder die Heldensage unseres Blutes. Die Heldensage der Männer und der Mütter unseres Volkes. Wir brauchen ja nicht in die Ferne schweifen. Wir brauchen ja nicht, das hielt ich für falsch bei aller Anerkennung. Wir brauchen unserem Volk nicht Japaner als Beispiel vorzustellen oder als Vorbild hinzustellen mit der Selbstaufopferung. Das ist in der deutschen Geschichte, in der deutschen Soldatengeschichte viel hundertmal geschehen. Wir haben dafür das Wort Heldensage genommen. Sage ist ja nicht so, wie wir das gewöhnt sind oder uns gewöhnt haben, etwas, was nicht wahr ist. Sondern die Sage des Norwegischen, die Sage des Dänischen, die Sage des Wikingsvolkes, die Sage des germanischen Volkes, ist das Gesagte von dem, was einst geschah. Ist das Gesagte, wie der einzelne Mensch und wie das einzelne Volk mit seinem großen oder kleinen, seinem kleinen oder großen Schicksal sich auseinandersetzt. Im Kampf der Liebe, im Kampf des Gewissens, im Kampf mit sich selbst, im Kampf für sein Volk, sei es ein Winkelried oder sei es ein Pionier Glinke, sei es der Maschineningenieur des U-Bootes, der sein U-Boot, damit es nicht in die Hände des Gegners fällt, absaufen lässt und sich mit selbst versenkt. Sei es der Grenadier, der seinen E34 damit erledigt, dass er die Haftlinie, die nicht haften will, mit seiner Hand hinhält und mit der anderen abzieht. Das ist die Heldenfrage unseres Volkes.